zu einer gemeinsamen Vision und gemeinsamen Werten kommen. Um zu beschreiben, wie man eine gemeinsame, von allen geteilte Vision und gemeinsame Werte erreichen kann, wird oft ein Bild benutzt. Am selben Strang ziehen. Das ist ein ausgezeichnetes Bild, denn es drückt aus, dass Übereinstimmung im Hinblick darauf besteht, was bei der Vision und den Werten der Organisation und ihrem strategischen Plan für die Wertschöpfung am wichtigsten ist. Es herrscht Harmonie, wie in der Musik, wenn zusammen gespielt und gesungen wird. Teilen ist ein interessantes Wort. Wenn ich mit Ihnen etwas teile, gebe ich Ihnen das, was ich habe. Falls Sie sich mit mir identifizieren und an das glauben, wofür ich stehe, könnte ich einfach meine Vision mit Ihnen teilen. Sie könnten sich dieser Vision sogar noch stärker verschreiben, als wenn Sie sie selbst entwickelt hätten, da Sie meiner Erfahrung mehr trauen als Ihrer eigenen. Falls Sie sich jedoch kompetent fühlen und gern einbezogen werden möchten, ich Ihnen aber einfach meinen Plan als unseren Plan mitteile, haben Sie keine emotionale Verpflichtung. Es ist dann nicht unser geteilter Plan. Sie hätten das Gefühl, dass Ihnen das Leitbild und die Werte aufgezwungen wurden. Dann würden wir nicht am selben Strang ziehen. Kurz gesagt, das Leitbild und der strategische Plan sind eine Sache. Der Prozess, alle an denselben Strang zu bekommen, ist jedoch eine andere und genauso wichtig. Es ist eine große Aufgabe. Die Führungsarbeit des Vorbilds muss sich wirklich in der Rolle des Visionärs manifestieren. Sonst ziehen die Leute nicht am selben Strang. Sie richten sich emotional nicht auf die strategischen Aspekte aus. Und weiter unten geht alles schief. Dann bleibt nur noch eine Rettung. Der nackte Überlebensinstinkt der Leute. Falls es bei der Konkurrenz auch nicht besser aussieht, könnte es gelingen, zu überleben. Sollten Ihre Hauptkonkurrenten in Ihren Organisationen aber Synergie und Einheit erreichen, bedeutet das, vor allem wenn Sie Weltklasse sind, den Untergang Ihrer eigenen Organisation.